Hörspielforum. Meine Damen und Herren, einen Bestseller für Ohren nannte die Funk-Korrespondenz das jüngste Werk von Max Frisch, Blaubart. Sie hören dies heute in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk. Die Regie hat Ernst Wendt. Kennen Sie diese Krawatte, Herr Schad? Sie wurde mir schon einmal gezeigt. Das ist die Krawatte, die bei der Erdrosselung verwendet worden ist, wie Sie wissen. Vermutlich war das Opfer schon erstickt, aber der Täter glaubte offenbar nicht, dass die Frauenbinde im Mund genügte. Und so verwendete er auch noch diese Krawatte. Ich bin nicht der Täter. Sie haben meine Frage verstanden? Ja. Ist das Ihre Krawatte oder nicht? Mag sein. Ja oder nein? Ich fühlte mich in Ihrer Wohnung wie zu Hause. Das sagte ich schon. Vielleicht habe ich einmal die Krawatte ausgezogen, weil es ein heißer Tag war. Das ist denkbar. Ich war in Ihrer Wohnung immer nur tagsüber. Das sagte ich schon. Und dann habe ich sie vielleicht vergessen, meine Krawatte. Das ist möglich. Ich trage nicht immer eine Krawatte, wenn ich auf die Straße gehe. Und so ist meine Krawatte in Ihrer Wohnung geblieben. Herr Dr. Schad, das ist denkbar. Die gerichtswissenschaftliche Expertise, die uns vorliegt, lässt keinen Zweifel zu, Herr Dr. Schad. Es ist Ihre Krawatte. Freispruch, mangels Beweis. Wie lebt einer damit? Ich bin 54. Sie erinnern sich also nicht, Herr Schad, und Sie können noch immer nicht sagen, wo Sie gewesen sind an diesem Samstagnachmittag, als Rosalinde Z. in ihrer Wohnung in der Hornstraße erdrosselt worden ist mit ihrer Krawatte. Was hilft, ist Billard. Ich zucke nicht mehr mit dem Stock, sondern stoße genau und sanft, sodass die Kugel wirklich rollt. Die Hand wird sicherer, wenn man jeden Abend spielt. Und das Selbstvertrauen nimmt zu. Die Gelassenheit, wenn ein kühner Einfall behutsam zu vollstrecken ist. Ich bringe es schon zu Serien von 3 bis 4 Treffern. Erst wenn ich verfehlt habe, sodass der Partner an der Reihe ist. Und wenn ich neben dem grünen Tisch stehe und warten muss, bis mein Partner verfehlt hat, höre ich wieder den Staatsanwalt, während ich mit der blauen Kreide meinen Stock reibe. Als Sie von Ihrer damaligen Arztgehilfin gehört haben, dass Rosalinde Z. am Samstag ermordet worden sei, das war also Montag, als Sie in die Praxis kamen und taten, als wüssten Sie von gar nichts. Am Sonntag erscheinen keine Zeitungen. Und deswegen wussten Sie von gar nichts? Das ist richtig. Und warum, Herr Dr. Schad, haben Sie denn die Arztgehilfin sofort gefragt, ob Rosalinde Z. erdrosselt worden sei? Das war meine erste Vermutung. Wieso erdrosselt? Dirnen werden meistens erdrosselt. Billard kann man auch allein spielen. Wenn ich verfehlt habe, sodass der Partner an die Reihe käme und es ist kein Partner da, schieße ich mit der Hand die 3 Kugeln in alle Richtungen. Und zwar blindlings und heftig, sodass es knallt. Ich ersetze den Partner durch den Zufall. Ich mogle nicht. Das hat keinen Sinn. Ich anerkenne jede Position, die sich ergibt, wenn die Kugeln endlich stehen bleiben. Und warum, Herr Dr. Schad, sind Sie nicht zum Begräbnis gegangen? Es gab keinen Notfall, der Sie um diese Zeit verhindert hätte. Auch das stimmt ja nicht. Sie blieben in der Praxis und untersuchten einen leichten Fall von Hepatitis. Dazwischen hatten Sie ein längeres Telefonat mit einem Reisebüro. Ist es nicht merkwürdig, Herr Dr. Schad, dass Sie, obschon Sie an diesem Tag in Zürich waren, nicht zum Begräbnis erschienen? Schließlich ist Rosalinde Z. einmal Ihre Gattin gewesen. ab und zu, wenn mir gar nichts gelingen will. Auch nicht ein einfaches Triangelspiel wechsle ich den Stock. Vielleicht liegt es am Stock. Es gibt kurze und lange. Bevor ich mich wieder über den grünen Tisch lehne, um zu zielen, muss ich allerdings den neuen Stock mit der Kreide behandeln. Und es entsteht eine Pause, so dass wieder der Staatsanwalt an der Reihe ist. Was Ihre regelmäßigen Besuche bei Rosalinde Z. betrifft, Sie haben also gewusst, welches Gewerbe Sie in dieser Wohnung betreibt? Ja. Und das hat Sie nicht gestört? Nein. Stimmt es, Herr Dr. Schad, dass Sie in der Ehe mit Rosalinde gelitten haben, wenn Ihre damalige Gattin auch nur mit jemand getanzt hat, geschweige denn, wenn sie einmal um Mitternacht nicht zu Hause saß, sondern bei ihrer kranken Mutter? Ihre maßlose Eifersucht ist einem ganzen Freundeskreis bekannt. Wie ein Zeuge sich ausdrückt, Sie haben gelitten wie ein Hund. In der Ehe mag sein. Nachher nicht mehr? Nein. Wussten Sie, welche Herren dort verkehrten? Das war Ihr Berufsgeheimnis. Aber Sie wussten also, dass Rosalinde Z. ihre nächtlichen Kunden hatte. Und darunter haben Sie, Herr Dr. Schad, überhaupt nicht gelitten? Nein. Wie erklären Sie uns das? Wir sind Freunde geworden. Sie sind Freunde geworden. Ich war nicht mehr auf Vermutungen angewiesen. Es ist nicht damit getan, dass ich den nächsten Treffer erziele auf die einfachste Art, die sich gerade anbietet. Zu bedenken ist die Position der drei Kugeln danach. Ein Spiel über zwei Banden ist gewagt. Wenn es gelingt, so ist der übernächste Treffer fast sicher. Sie haben also den Angeklagten öfter gesehen, Herr Bickel. Haben Sie im Treppenhaus auch andere Besucher gesehen? Ich arbeite nur tagsüber. Haben Sie die Herren gesehen, die vormittags, wenn sie arbeiteten, das Haus verlassen haben? Und wenn ja, erinnern Sie sich an den einen oder anderen Herrn, den Sie nachgerade gekannt haben, wenn auch nicht mit Namen? Ich bin nicht als Wächter angestellt. Trotzdem hat man ja Augen. Ich kann nur sagen, dass ich mich nicht darum gekümmert habe. Und Madame Zock, wenn sie an den Briefkasten ging, hat mich immer gegrüßt. Ich arbeite als Hauswart auch in anderen Häusern. Und da kommt es auch vor, dass manchmal am Vormittag irgendein Herr aus dem Haus geht, der sonst nicht hier wohnt. Und später tut die Dame, als sehe sie einen überhaupt nicht, wenn ihr Ehemann dabei ist. Ich weiß nicht, was Sie von mir wissen wollen. Sie haben also den Angeklagten gesehen? Tagsüber, ja, ab und zu. Haben Sie ihn an jenem Samstag gesehen? Nein. Herr Bickel, Sie widersprechen Ihrer ersten Aussage vor der Polizei. Damals sagten Sie, Herr Schad habe an jenem Samstag den Lift nicht benutzen können und sei die Treppe hinaufgegangen. Meine Frau hat ihn gesehen. Haben Sie ihn selber nicht gesehen? Ich bin ja im Keller gewesen. Sie können also nicht sagen, ob der Angeklagte an jenem Samstag, als er die Treppe hinaufging, weil der Lift außer Betrieb war, Blumen in der Hand hatte, Lilien zum Beispiel? Nein. Sie arbeiteten im Keller. Das sage ich ja. Der Lift war außer Betrieb, weil ich die Tür hab ölen müssen. Und deswegen bin ich im Keller gewesen. Wann war das, Herr Bickel? Zwischen 11 und 12. Danach war der Lift wieder in Betrieb? Allerdings. Eine andere Frage, Herr Bickel. Ich habe ja nicht bloß die Tür ölen müssen. Ich habe auch die Schmiererei entfernt, die es im Lift immer wieder gibt. Und das braucht Zeit. Das ist ja nicht mehr mit Kreide oder Filzstift heutzutage. Was ist es denn? Spray. Ich verstehe. Jesus ist Sieger. Eine letzte Frage, Herr Bickel. Inzwischen hat das aufgehört. Haben Sie bemerkt, ob der Angeklagte einen Schlüssel zum Briefkasten dieser Rosalinde Z. hatte? Oder dass er anders wie einmal versucht hat, Briefe aus Ihrem Kasten herauszubekommen? Herr Dr. Schad ist ein Herr. tagsüber in der Praxis, wenn niemand im Wartezimmer ist, wenn kein Notfall mich erfordert, wenn ich im weißen Kittel sitze und meine Beine auf den Tisch lege, geht es weiter. In der ersten Einvernahme durch den Bezirksanwalt haben Sie behauptet, dass Sie am fraglichen Samstag gewandert sind. Sie haben auch die Gegend genannt, Wasserberg oder so. In der Regel lassen Sie dann Ihren Volvo bei der Kiesgrube stehen, so sagten Sie. Dann gehen Sie durch den Wald. Manchmal wissen Sie nicht genau, wo Sie sich im Augenblick befinden. Da sind diese Holzwege. Leider hat sich herausgestellt, dass Ihr blauer Volvo an diesem Samstag nicht bei der Kiesgrube stand, Herr Dr. Schad, sondern in der Garage am Kreuzplatz. Ich habe meinen Irrtum zugegeben. Daraufhin haben Sie behauptet, Sie seien in der Praxis gewesen, obschon die Praxis am Samstag geschlossen ist, um Steuerbelege herauszusuchen. Und Sie haben uns auch die genaue Zeit angegeben, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr. Ja. Ungefähr um diese Zeit wurde die Rosalinde Z. in ihrer Wohnung erdrosselt. Leider hat ihre damalige Arztgehilfin, die an jenem Samstag gearbeitet hat, sie in der Praxis nicht gesehen, auch nicht gehört. Später haben sie dann auf die Behauptung, dass sie zur fraglichen Zeit in der Praxis gewesen seien, um Steuerbelege zu holen, verzichtet, zugunsten der Erinnerung an einen tschechischen Film, den sie zur Zeit, als Rosalinde Z. ermordet worden ist, gesehen haben wollen. Ihre Schilderung des Films zeugt von einem hervorragenden Gedächtnis, Herr Dr. Schad. Nämlich, es hat sich herausgestellt, dass dieser tschechische Film seit anderthalb Jahren nicht mehr gezeigt worden ist. Einzig Ihre vierte Behauptung, dass Sie unterwegs, nämlich an der Feldeckstraße, Tabak gekauft haben, ist einigermaßen bestätigt. Der Kiosk, wo Sie diesen Tabak gekauft haben, befindet sich nicht allzu weit vom Tatort entfernt. Eigentlich könnte ich die Praxis schließen. Ab und zu gibt es Notfälle. Also Patienten, die sich den Arzt nicht wählen können. Und ich habe einen Krankenbesuch zu machen in der Nacht. Tagsüber in der Praxis ist es still. Die Arztgehilfin, die neue, ordnet die Fachzeitschriften. Der eine und andere, den man über Jahre hin betreut hat, mag während meiner Untersuchungshaft verstorben sein. Und andere haben den Arzt wechseln müssen, was ich verstehe. 10 Monate sind eine lange Zeit. Der Kittel, den ich jeden Morgen anziehe, wenn ich in die Praxis komme, ist weiß wie je. Sie sind Frau Bickel? Ja. Vorname? Isolde. Ihr Beruf? Putzfrau. Als Zeugin haben Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, Frau Bickel. Sie wissen, dass falsches Zeugnis mit Gefängnis bestraft wird, in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren. Wahrscheinlich gibt es Zeugen, die darauf warten, dass ich mich in einem kleinen Brief bedanke für die Aussagen vor Gericht. Ich kann nur sagen, der Herr Doktor ist ein Mensch, der keiner Fliege auch nur ein Bein krümmen könnte. Das ist alles, was ich sagen kann. 3 Wochen nach dem Freispruch habe ich noch keinen einzigen Brief geschrieben. Ich sitze noch immer da, die Arme verschränkt, wie vor Gericht. Sie sind also öfter in Ihrer Wohnung gewesen, Frau Bickel, um aufzuräumen, wenn Madame allein war. Und wenn ich richtig verstehe, das war vormittags? Manchmal saß auch der Herr Doktor da. Andere Herren haben Sie nicht gesehen. Nur im Treppenhaus. Manchmal wünschte sie auch, dass ich am Abend komme, wenn sie viele Gäste hatte. Und das waren nicht bloß Herren, wissen Sie, auch Ehepaare. Und da wurde immer viel geredet, meistens mit einem kalten Buffet. Ich weiß nicht, was es für Leute waren. Und dann war Frau Rosalinde immer die Hauptperson. Das spürte man. Dann war Herr Dr. Schad nicht dabei? Nein. Und sonst? Sonst kann ich wirklich nichts sagen. In Ihrer ersten Einvernahme, Frau Bickel, haben Sie gesagt, dass an diesem Samstag, als Frau Rosalinde Z. ermordet worden ist, der Lift außer Betrieb gewesen sei. Das kommt vor. Und Herr Schad sei die Treppe hinaufgegangen. Es blieb nichts anderes übrig. Um welche Zeit ist das gewesen? Zwischen 11 und 12. Sie haben also Herrn Schad gesehen? Der Lift ist manchmal außer Betrieb. Einmal klemmt die Tür oder das Licht in der Kabine ist wieder ausgefallen. Da müssen Sie meinen Mann fragen, der ist der Hauswart. Ihr Mann hat niemand gesehen? Weil er im Keller arbeitete. Wann haben Sie das Haus verlassen, Frau Bickel? Kurz nach 12. Wann hat Herr Schad das Haus verlassen? Das weiß ich nicht. Sie befanden sich im Treppenhaus, denke ich. Inzwischen ging auch der Lift wieder. Haben Sie, nachdem Herr Schad vorher die Treppe hinaufgegangen ist, im 4. Stock einen Wortwechsel gehört? Sozusagen ein Geschrei. Ich putzte im 2. Stock. Sie haben nichts gehört? Ich putze immer von oben nach unten. Sie haben gewusst, dass Herr Dr. Schad und Frau Rosalinde früher verheiratet gewesen sind. Oder haben Sie das erst durch den Bezirksanwalt erfahren? Irgendwie habe ich es vermutet. Eine letzte Frage, Frau Bickel. Er hat nie Champagner gebracht. Warum sind Sie an jenem Samstagabend nochmals in die Hornstraße gegangen? In der ersten Einvernahme haben Sie gesagt, das war abgemacht. Sonst wäre ich ja nicht gegangen. Frau Bickel, was war abgemacht? Dass ich ihr beim Packen helfe und bügele. Frau Rosalinde wollte verreisen. Offenbar. Als Sie dann die Polizei anriefen, waren Sie sehr verwirrt, Frau Bickel, begreiflicherweise. Sie konnten in der ersten Einvernahme nicht sagen, ob die Wohnungstüre abgeschlossen war oder nicht. Ich meine, sie war abgeschlossen. Was heißen würde, dass der Täter einen Schlüssel zur Wohnung hatte. Und das ist sehr wichtig, Frau Bickel. Ja. Sie meinen also, die Türe war abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Was hilft, ist Billard. Es mag sein, dass der Angeklagte, wie wir gehört haben, ein Mensch ist, der keiner Fliege auch nur ein Bein krümmen könnte. Leider handelt es sich in diesem Fall nicht um eine Fliege. Wenn man allein Billard spielt, wird die Pause manchmal zu lang. Nachdem ich verfehlt habe. Ich stehe neben dem Tisch, reibe mit der blauen Kreide an meinem Stock, während ich die neue Lage der Kugeln betrachte. Und reibe und reibe. Es ist ja kein Partner da, der ungeduldig darauf wartet, dass ich den Stock ansetze und spiele. Ich stehe und reibe und höre meinen Verteidiger. Ist es also richtig, Herr Schad, wenn man sagt, dass Sie immerhin das Vorleben dieser Frau einigermaßen gekannt haben? Ich liebte sie. Das ist nicht meine Frage, Herr Schad. Ich liebte sie. Das sagten Sie schon. Ich liebte sie. Sie ist keine Nymphomanin gewesen. Aber von Zeit zu Zeit brauchte sie ihre Selbstbestätigung als Frau. Und das konnten Sie verstehen, Herr Dr. Schad. Ja. Stimmt es, dass Sie, Herr Schad, ein heimliches Verhältnis mit Rosalinde hatten, als sie mit dem Grafiker verheiratet war? Ja. Das war in Bern? Ja. Während Sie in Zürich verheiratet waren? Ja. Wissen Sie, wie der Grafiker in Bern es seinerseits aufgenommen hat, als er von Ihrer heimlichen Affäre erfuhr? Ich meine, die Affäre mit Ihnen. Es war ein Schock für ihn, glaube ich. Hat Rosalinde davon erzählt? Ungefähr, ja, nicht genau. Was wussten Sie genau? Sie war keine Nymphomanin. Das sagten Sie uns schon. Im Grunde ist sie ein Kamerad. Und deswegen kam es zu ihrer 6. Ehe. Das ist die Wahrheit. Als Sie später mit Rosalinde verheiratet gewesen sind, Herr Dr. Schad, und als Sie eines Morgens beim Frühstück wissen wollten, was eigentlich los ist seit einem halben Jahr, wie haben Sie das aufgenommen, Herr Dr. Schad? Sie meinen Ihre Affäre mit Jan? Zum Beispiel. Die dauerte ja schon über ein Jahr. Waren Sie überrascht? Ja. Sie waren überrascht. Die Lichtbilder, aufgenommen vom wissenschaftlichen Dienst der Polizei. Nacktheit der Leiche im Institut. Die Vagina mit einem schwarzen Streifen abgedeckt. Wichtig sind die blauen Striemen am Hals des Opfers. Eine Großaufnahme davon. Wichtig ist auch die Fesselung der beiden Fußgelenke. Eine Großaufnahme zeigt, dass es ein Klebeband gewesen ist, womit der Täter zuerst einmal die Füße des Opfers gefesselt hat. Warum hat das Opfer sich offensichtlich nicht gewehrt? Das ist wichtig, insofern, als bei Felix Schad, verhaftet 5 Tage nach der Tat, keinerlei Kratzspuren haben festgestellt werden können. Die dritte Großaufnahme, die Damenbinde im Mund. Wahrscheinlich ist das Opfer schon daran erstickt. Und es wäre nicht nötig gewesen, dass der Täter es auch noch mit der Krawatte erdrosselte. Endlich das Lichtbild, das der Staatsanwalt im Augenblick wünscht. Das Opfer auf dem Teppich neben dem Bett, völlig angekleidet, die Hände in den Schoß gelegt. Auf der Brust die 5 Lilien. Sie sind Frau Schad. Ja. Ihr Vorname? Lilien. Ihr Mädchenname ist Habersack. Das stimmt. Beruf? Kindergärtnerin. Sie sind geschieden, Frau Schad. Das stimmt. Sie kennen also den Angeklagten persönlich. Wenn Gattinnen einvernommen werden, ist die Tribüne voll. Auch für Studenten ist die Ehe, so scheint es, immer noch ein Problem. Ist es also richtig, Frau Doktor, wenn man sagt, dass der Angeklagte, als Sie mit ihm verheiratet gewesen sind, zwar nicht tätlich geworden ist, aber dass er zur Eifersucht neigt und dass Sie darunter gelitten haben, zumal er gar keinen Grund hatte zur Eifersucht? Ja. Und wie äußerte sich denn seine geradezu krankhafte Eifersucht? Hat er Briefe geöffnet? Ich glaube nicht. Und trotzdem traute er Ihnen nicht. Zum Beispiel ließ er mir Blumen schicken, ohne Absender. Und wenn ich sie auspackte, beobachtete er mich. Er wollte sehen, ob die Blumen mich verlegen machen. Stimmt es, Frau Dr. Schad, dass Sie nach der Scheidung ein kameradschaftliches Verhältnis hatten mit dem Angeklagten? Warum nicht? Können Sie sich erinnern, wie der Angeklagte sich verhalten hat, als Sie ihn zuletzt in dem vegetarischen Restaurant getroffen haben, damit er Sie in Steuersachen berät? Er hat mich ja nicht beraten. Immerhin hat er Sie getroffen, Frau Dr. Schad, 2 Tage nach dem Mord. Das war am Montag. Und Sie hatten nicht den Eindruck, dass Herr Schad mit seiner Verhaftung rechnet? Nein. Wirkte er nervös? Ich zeigte ihm die Mahnung vom Steueramt und er tat, als kümmere ihn das überhaupt nicht. Was sagte er denn? Er war sonderbar, ja, das schon. Anders als sonst? Er sei nicht mein ewiger Steuerberater. Sie haben zusammen gegessen? Ja, ist überhaupt nichts. Er sei nicht Ihr ewiger Steuerberater. Und was sonst hat Herr Dr. Schad denn in diesem vegetarischen Restaurant noch gesagt? Hat er Rosalinde Z. erwähnt? Ja. Wussten Sie schon von dem Mordfall? Nein. Sie erfuhren es durch ihn? Ja. Was sagte denn Herr Dr. Schad dazu? Er hatte Tränen in den Augen. Schlimmer als alles, was Gattinnen aussagen können, sind Erinnerungen, die das Schwurgericht nicht hört. Das graue Kaninchen, Pinocchio, unter dem Rasiermesser und wie der kleine Felix tagelang geweint hat, als das Kaninchen nicht mehr lebte. Die Mama kauft ihm ein anderes. Das war aber nie wieder so lieb wie das Graue. Sie sind ebenfalls Frau Schad. Ja. Ihr Vorname ist Gisela. Giselle. Ihr Mädchenname ist Stamm. Das ist richtig. Auch Sie sind mit dem Angeklagten verheiratet gewesen und geschieden, Frau Dr. Schad, und kennen also die Persönlichkeit des Angeklagten. Ja. Wie lang sind Sie verheiratet gewesen? Ungefähr. Wir haben ja schon vorher zusammen gewohnt, als Schad noch verheiratet war. Und später waren wir verheiratet, aber wir lebten nicht mehr zusammen, wie das so ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er bestreitet ja, dass es eine Ehe gewesen sei. Immerhin tragen Sie seinen Namen. Das ist richtig. Ihr Beruf? Ich war Arztgehilfin. Stimmt es, Frau Dr. Schad, dass Sie dann und wann bei einer Freundin übernachtet haben, obschon der Angeklagte, wie Sie behaupten, Sie niemals gewürgt oder sonst wie tätlich bedroht hat? Ich verstehe die Frage nicht. Frau Doktor, warum geben Sie denn nicht zu, dass Sie dann und wann bei einer Freundin übernachtet haben, weil Sie dann und wann Angst hatten vor diesem Mann? Der Verteidiger hat das Wort. Was die Übernachtungen bei einer Freundin betrifft, habe ich eine Frage an den Angeklagten. Sie wussten also, Herr Schad, wo Ihre damalige Gattin dann und wann übernachtete, wenn sie Angst hatte vor Ihnen? Ja. Woher wussten Sie das denn? Sie sagte es mir. Haben Sie einmal diese Freundin gefragt, ob sie auch wisse, dass Ihre verstörte Gattin dann und wann bei ihr übernachtet? Einmal habe ich angerufen, ja. Weil Sie daran zweifelten? Weil ich Angst hatte um Sie. Und Ihre verstörte Gattin war dort? Ja. Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein. Wieso nicht? Ihre Freundin sagte, meine Frau schlafe bereits und es sei sehr spät, das gebe ich zu. Beinahe 3 Uhr, ich entschuldigte mich. Sie waren beruhigt? Ich war betrunken. Was auch nicht hilft. Alkohol. Was zuverlässig hilft, aber kurzfristig. Das Ergometer, was man als Arzt so oft empfohlen hat. Die meisten Patienten finden es zu langweilig. 10 Minuten lang Stress mit Blick auf die Wattuhr. Dann nimmt die Pulsfrequenz wieder ab und es geht weiter. Sie sind ebenfalls Frau Schad. Ja. Ihr Vorname ist Corinne. Das ist richtig. Ihr Mädchenname? Vogel. Sie sind ebenfalls geschieden. Es ist nicht günstig für den Angeklagten, wenn die Geschworenen sehen, dass eine Zeugin ihn langweilt. Langeweile gibt einen Zug von Grausamkeit. Auch Sie erinnern sich also nicht an tätliche Bedrohung, Frau Schad. Hingegen haben Sie darunter gelitten, wenn er im Zimmer auf- und abgegangen ist und Vorträge gehalten hat, wie Sie es nennen. Und manchmal sogar nach Mitternacht. Ja. Kam das öfter vor? 2 oder 3 Mal im Monat. Können Sie uns sagen, was der Angeklagte, wenn er im Zimmer auf- und abgegangen ist, vorgetragen hat? Hat er Sie beschimpft? Das ist nicht seine Art. Was empfanden Sie denn als grausam? Ich wollte schlafen. Sie erinnern sich also nicht mehr, was Herr Dr. Schad, wenn er Sie nicht hat schlafen lassen, stundenlang vorgetragen hat? Theorie. Worüber? Er wollte mich überzeugen. Und das gelang ihm nicht? Einmal, als ich nicht zuhörte, schmetterte Felix eine Tasse gegen die Wand. Das ist vorgekommen. Weil Sie nicht zuhörten? Es war keine kostbare Tasse. Was hilft, ist Billard. Ich habe jetzt eine Geschicklichkeit, dass ich, wenn sich im grünen Geviert unter der Lampe nicht eine besonders schwierige Aufgabe stellt, spielend eine weitere Gattin anhören kann. Sie sind ebenfalls Frau Schad. Das stimmt. Ihr Vorname? Andrea. Ihr Mädchenname? Padrut. Ihr Beruf ist Hausfrau. Das stimmt nicht. Hier steht aber Hausfrau. Zurzeit arbeite ich in einer Galerie. Wie nennt man diesen Beruf? Ich habe studiert. Als Zeugin, Frau Doktor, haben Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Sie wissen, dass falsches Zeugnis mit Gefängnis bestraft wird, in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren. Ich habe Romanistik studiert. Zuerst wird Sie der Herr Staatsanwalt befragen. Was immer noch Mühe macht, die Rückzieher oder Rückroller oder wie man das nennt. Es ist selten, dass mir das gelingt. Sie haben die Frage verstanden, Frau Dr. Schad. Nein. Hat der Angeklagte, als Sie mit ihm verheiratet gewesen sind, Sie tätlich bedroht? Zum Beispiel hat er Sie, wenn es zu Spannungen gekommen ist, mit Fäusten geschlagen oder am Hals gepackt, sodass Sie fürchten mussten, erwürgt zu werden? Ich muss endlich die Rückzieher üben. Können Sie uns ein Beispiel nennen, Frau Doktor? Sie sagen, Felix Schad sei zärtlich, aber ein possessiver Typ. Deswegen kam es ja zur Scheidung. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Vielleicht hilft es Ihnen, Frau Schad, wenn ich Sie daran erinnere, dass Sie damals eine Beziehung zu einem anderen Mann hatten, der leider verheiratet war. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Sie begleiteten ihn zu Kongressen in aller Welt, Frau Schad, als seine Assistentin. Und das war kein Geheimnis, das wusste Felix Schad. Das war beruflich. Was haben Sie damals gefürchtet? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Als Herr Schad einmal wissen wollte, ob das denn ein Liebesverhältnis sei, haben Sie es bestritten, weil Sie, so vermute ich, etwas gefürchtet haben. Ich wollte ihn schonen. Sie wollten ihn schonen? Das ist richtig. Weil Sie gefürchtet haben, der Angeklagte, wenn er erfahren würde, was andere schon lange wussten, zu allem imstande wäre. Zum Beispiel, dass er seine Krawatte auszieht und sie auf der Stelle erdrosselt. Das traue ich ihm nicht zu. Trotzdem haben Sie ihn gefürchtet? Er kann sehr ungehalten sein. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Als er eines Tages später von anderer Seite erfahren hat, dass Sie 3 Jahre lang mit ihm gewohnt haben, nur weil Professor L. ebenfalls verheiratet ist und dazu Familienvater, und als Sie diesen Sachverhalt im Großen und Ganzen bestätigt haben, wie hat der Angeklagte sich da verhalten? Er hat sich sehr zusammengenommen. Wie? Geschwiegen hat er. Wie lang? Tagelang. Und dann ist er verreist. Und es kam ein Brief aus Wien, deren Kopie dem Gericht bekannt ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen ziemlich langen Brief erinnern, Frau Schad. Dabei war diese Geschichte, die er meinte, bereits zu Ende. Und was geschah weiter? Fortan schlief er in seinem Studio. Und was weiter? Ich war damals sehr niedergeschlagen. Weil er so possessiv war? Weil er anfing zu trinken. Und wenn er getrunken hat, Frau Schad, und das ist meine letzte Frage. Was hat er denn gemacht, wenn er zu viel getrunken hat? Geredet hat er. Worüber? Immer dasselbe. Nämlich? Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Ich stelle meinen Billardstock zurück ins Gestell. Ich ziehe die Jacke an. Meine Krawatte habe ich nicht ausgezogen zum Billard. Ich straffe sie. In der Bar nebenan bestelle ich einen Fernet Branca. Ich stehe in Mantel und Mütze. Draußen ist Tag. Ich finde meinen Wagen. Ohne Strafzettel. Obschon meine Parkuhr abgelaufen ist. Ich setze mich ans Steuer. Es regnet. Ich stecke den Zündschlüssel ein und überlege, wo ich zurzeit wohne. Auch über Träume wird man verhört. Sie hatten also das Gefühl, Sie können fliegen. Habe ich Sie richtig verstanden? Fliegen? Aber nur eine kurze Zeit lang. Wie lang ungefähr? solange ich meine Ellbogen bewegen konnte. Wie Flügel. Aber das ist sehr anstrengend. Immerhin gelangte ich fast bis zur Decke dieses Saales. Das wären 8 Meter. Eigentlich ist es nicht erlaubt. Das wusste ich. Aber eine Art von Lust, auch Hochmut. Man ist der Einzige, der fliegen kann. Und was geschah dann? Gleitflug. Wie meinen Sie das? So eine Kurve. Es gelang noch eine Kurve im Gleitflug. Aber das war nicht mehr im Gerichtssaal. Plötzlich eine Landschaft, gebirgig, ein grüner Stausee unter mir. Ich hatte Angst, dass mein Gleitflug nicht bis zum Ufer reicht. Und das Ufer war senkrecht. Eine Felswand. Einfach senkrecht. Und daran sind Sie erwacht, Herr Schad? Nein. Was geschah denn weiter? Ich saß wieder hier. Manchmal hilft Alkohol. Ich gehe im Zimmer auf und ab, das Glas in der rechten Hand und nehme die Gelegenheit wahr, die nur der Alkohol bietet. Ich halte ein anderes Schlusswort. So wie ich nüchtern bin, spätestens am nächsten Morgen, wenn ich in der Praxis sitze, die Hände hinter meinem Nacken gefaltet und die Füße auf dem Schreibtisch, geht es weiter. Sie waren nicht mehr auf Vermutungen angewiesen. Sie wussten von Ihrem Gewerbe, so sagen Sie, und fühlten sich wohl in Ihrer Wohnung. Sie waren Freunde. Ja. Und worüber redete man denn? Über Gott und die Welt. Redete Rosalinde Z. mit Ihnen auch von Ihrem Beruf? Nie. Sie berieten sie aber in Steuerfragen. Sie war ja so hilflos. Wie alle meine Gattinnen. Und das ist meine Schuld, ich weiß. In der Ehe bin immer ich es gewesen, der solche Sachen erledigt hat. Wenn möglich insgeheim. Und nach der Ehe sind Sie ratlos. Sie kannten also Ihr Einkommen? Nicht genau, nein. Ich sagte ihr nur, welche Ausgaben sie von ihrem Einkommen abziehen könne. Und das wären, wie ich aus der Ehe wusste, nennenswerte Beträge. Ihre Garderobe, ihren Wagen, den Coiffeur und so weiter, auch die Theaterkarten, so meinte ich. Und warum nicht die Bücher, so meinte ich, die Schallplatten und so weiter. Manche Kunden erwarteten nicht bloß Getränke, sondern auch ein Ambiente von Bildung. Sie war kein Straßenmädchen. Offenbar kamen auch Leute, die gar nichts von ihrem Gewerbe wussten, also nichts zu bezahlen hatten, aber die das Ambiente schufen und sich dafür bewirten ließen, wie zur Zeit unserer Ehe. Eine letzte Frage, Herr Schad. Wir waren Freunde. Wie ist das gekommen, Herr Doktor? Ich meine, was hat Sie denn endlich von Ihrer krankhaften Eifersucht befreit? Video. Das verstehe ich nicht. Sie wissen nicht, was Video ist? Natürlich weiß ich das. Das geschah nicht hinterrücks. Das war Ihre Idee. Dass ich einmal im Nebenzimmer sitze, ohne zu rauchen, und dass ich auf dem Schirm sehe, wie sie es mit anderen Männern macht. Und zwar in diesem Augenblick, wenn ich es sehe. Zuerst hatte ich auch Hemmungen. Aber Rosalinde wünschte es, um mich frei zu machen. Es war eine wichtige Erfahrung. Ich habe damals 3 Kunden gesehen. Es war natürlich jedes Mal verschieden. Aber so verschieden auch wieder nicht. Warum war das eine wichtige Erfahrung? Obschon der Bildschirm ziemlich klein ist, das war deutlich zu sehen. In der Regel bedeutet ihr der Geschlechtsverkehr fast nichts. Im besten Fall, so sagte sie, sei der Koitus lustig für sie. Auch wenn es dem betreffenden Mann gelingt, sie in Ekstase zu versetzen, das hatte für sie noch nichts mit persönlicher Sympathie zu tun. Ich weiß nicht, ob der zweite Herr das gemerkt hat. Er wusste nicht, dass schon jemand da gewesen ist und erbte sie in einer gewissen Erregtheit, die ihm schmeichelte. Er nahm es persönlich. Später gingen wir zusammen in die Kronenhalle. Wir haben über anderes geredet. Und ich fühlte mich dabei nicht belogen. Eigentlich hätte ich es schon lange wissen können, schon zur Zeit unserer Ehe. Das Bett war für Rosalinde kein sehr persönlicher Bezirk. Man sollte keine Notizen hinterlassen. Eines Tages ist man verhaftet unter falschem Verdacht. Und der Staatsanwalt liest vor. Sie ist eine Qualle. Eine Qualle, auch wenn sie einmal nicht lügt. Und eine Qualle kann man nicht erwürgen. Sie sind Frau Professor Jetzer. Ich bin nicht Professor. Also Frau Jetzer. Bitte. Vorname? Helene Mathilde. Ihr Mädchenname ist Knuchel. Ich bin Hausfrau. Sie sind die erste Gattin des Angeklagten gewesen, Frau Jetzer. Und das ist lange her. Sie brauchen natürlich keine Angaben zu machen, wenn Sie sich nicht mehr erinnern können. Es ist günstig für den Angeklagten, wenn man ihm ansieht, dass er gerührt ist. Und wenn er einmal nicht mit verschränkten Armen dasitzt, sondern mit Wohlgefallen und mit Einverständnis, bevor die Zeugin antwortet. Sie haben die Frage verstanden, Frau Jetzer? Wir waren beide sehr jung. Felix Schad hat sie nie geschlagen oder tätlich bedroht. Er hat den Kehricht hinuntergetragen, wenn er zur Arbeit gegangen ist. Und am Sonntag hat er das Geschirr gespült und so weiter. Frau Jetzer, woran erinnern Sie sich sonst? Wir hatten wenig Geld. Ich frage nach besonderen Vorkommnissen. Felix war Assistent. Sie hatten also wenig Geld? Sehr wenig. Und woran erinnern Sie sich sonst? Wir sind viel gewandert. Hatten Sie, Frau Jetzer, nie den Eindruck, dass Felix Schad einen krankhaften Hang zur Eifersucht hat, auch wenn er sich in der Regel beherrscht? Ich meine, auch wenn er keinen Grund zur Eifersucht hat? Er hatte keinen Grund dazu. Sie sind viel gewandert. Im Sommer mit Zelt. Sie liebten beide die Natur. Im Winter haben wir Langlauf gemacht. Wieso kam es dann zur Scheidung? Wir waren beide enttäuscht, glaube ich. Und wieso? Auch für mich war es die erste Ehe. Sie haben sich später wieder verheiratet, Frau Jetzer. Sie sind Mutter von 3 Töchtern. Offenkundig liegt es nicht an Ihnen, wenn eine Ehe unhaltbar ist. Inzwischen bin ich auch reifer geworden. Man überschätzt das Gedächtnis der Leute, die täglich die Boulevardpresse lesen. Ich kann ohne weiteres an einen Kiosk gehen, wo vor wenigen Wochen noch mein Porträt hing. Schad ohne Alibi, Ritter Blaubart vor Gericht, Doktor mit 7 Ehen. Dabei trage ich denselben Anzug wie vor Gericht. Was, Herr Schad, bedeutet Ihnen das Kreuz? Auch über Träume wird man verhört. Und wie groß war denn dieses Kreuz? Klein. Ungefähr wie ein Pannenzeichen. Deswegen wollte ich sie auf die Straße stellen. Als Pannenzeichen. Plötzlich war es zu groß. Beinahe so groß wie ich. Wie ein Grabkreuz groß. Und woher hatten Sie dieses Kreuz? Keine Ahnung. Wenn es klein war, wie ein Pannenzeichen, Herr Schad. Könnte es sein, dass Sie es im Kofferraum gefunden haben, als Sie das wirkliche Pannenzeichen suchten? Das könnte sein. Und wie kam es in den Kofferraum? Keine Ahnung. Sie haben also, wie Sie sagen, das Pannenzeichen auf die Straße stellen wollen? Und als die Fußgänger bemerkten, dass es ein Grabkreuz ist aus Eisen und mit Verzierungen, sind Sie stehen geblieben. Plötzlich waren es eine ganze Menge. Können Sie dieses Kreuz genauer beschreiben? Es war ziemlich schwer. Können Sie weitere Angaben machen? Es war rostig, glaube ich. Sie wollten es in den Asphalt stecken? Ja. Als Pannenzeichen? Also, so meine ich. Haben die Zuschauer sich dazu geäußert? Ich hörte nichts. Nein. Übrigens war ich gefasst darauf, dass ich verhaftet werde. Warum? Weil das Kreuz nicht mir gehört. Das war Ihnen bewusst, Herr Schad? Einer fragte, woher ich es denn habe, dieses Kreuz. Aber das war kein Polizist, eher ein Kenner. Er zeigte Interesse wie ein Antiquitätenhändler, ohne nach dem Preis zu fragen. Und dann? Ich schämte mich. Wissen Sie, warum Sie sich schämten? Weil es einfach nicht ging und ich versuchte es wieder und wieder, das Kreuz in den Asphalt zu rammen. Alle konnten es sehen, aber es ging einfach nicht. Daran sind Sie erwacht? Ich war völlig verschwitzt. Ich weiß nur, plötzlich war es eine Mafia. Oder es kam mir so vor, ich war gar nicht überrascht. Als ich das Kreuz wieder in meinen Kofferraum legen will, ist mein Wagen gestohlen. Vor den Augen der Zeugen. Aber die wissen von gar nichts. Oder sie sind nicht mehr da. Verreisen hilft gar nichts. Japan zum Beispiel, wo niemand die Anklage kennt und niemand die Zeugen gehört hat. Dann sitze ich, die Hände um das linke oder rechte Knie gespannt, auf einer Bank in den kaiserlichen Gärten zu Kyoto und höre die Expertise des Psychiaters. Ein paranoides Element ist ohne Zweifel vorhanden, wie nicht selten bei Alkoholikern. Es äußert sich, wie wir gesehen haben, vor allem in Briefen, die oft nicht abgeschickt worden sind. Was andererseits zeigt, dass der Angeklagte sich in der Regel schon nach wenigen Stunden bewusst wird, wie sehr er sich von Mutmaßungen hat verleiten lassen. Seine gestaute Emotionalität habe ich eingangs schon dargelegt. Ich fasse zusammen, eine verminderte Zurechnungsfähigkeit liegt bei dem Angeklagten nicht vor. Auch ein Zwischenaufenthalt in Hongkong hilft wenig. 2 Nächte in einem chinesischen Bordell. Reisen enden mit der Heimkehr. Zürich, Kloten. Der Taxifahrer, Ungar und freundlich, weiß, wie er zu fahren hat, nämlich über den Kreuzplatz. Mein Zeuge dort, der Garagist, tankt gerade. Sie hatten also den Eindruck, er sei betrunken? Er wusste ja nicht einmal, dass er am Vormittag schon da gewesen ist. Und was ich ihm am Vormittag erklärt habe wegen der Kupplung. Sie kannten ihn schon als Kunden? Seit Jahren. Wann hat er Ihnen denn seinen Volvo gebracht? Vormittags, das weiß ich bestimmt. Und wenn der Herr Doktor nicht ein alter Kunde wäre, ich hätte nicht versprochen, dass er heute noch aufs Land fahren kann. Samstags haben wir nur einen einzigen Mechaniker. Wann ist Herr Schad wiedergekommen? Kurz nach Mittag. Kurz nach Mittag. Das habe ich ihm alles erklärt. Seine Kupplung tut's nicht mehr lang. Sie war einfach abgeschliffen. Eine Kupplung auswechseln, das braucht Zeit, wie man weiß. Sein Wagen war also um Mittag nicht fertig. Es tat mir leid. Also konnte er nicht aufs Land fahren. Der Herr Doktor war enttäuscht, aber das war das Einzige, was ich an diesem Samstag versprechen konnte. Und das hat der Herr Doktor auch sofort verstanden. Ich sagte, ich werde versuchen, die Kupplung nochmals anzuziehen. Wann ist Herr Schad wiedergekommen? Kurz vor 6 Uhr. Wie abgemacht. Und sein Wagen war in Ordnung? Sozusagen. Hat der Angeklagte, als er kurz vor 6 Uhr zur Garage gekommen ist, immer noch eine Krawatte getragen, wie am Mittag? Sozusagen. Ja oder nein? Sie hing halt ziemlich schief. Seine Krawatte und ziemlich offen, wie das so ist, wenn einer zu viel getrunken hat. Und deswegen habe ich ja den Wagen nicht herausgegeben. Das hätte ihn mindestens den Führerschein gekostet. Man roch es ja. Was macht ein Arzt ohne Führerschein? Das ist nicht meine Frage, Herr Lüscher. Man roch es ja. Ich frage Sie, hat der Angeklagte, als Sie ihn an jenem Samstag kurz vor 6 Uhr gesehen haben, eine Krawatte getragen oder nicht? Das sagte ich ja schon. Manchmal bleibe ich in der Badewanne liegen, wenn das Wasser schon ausgelaufen ist und es tropft nur noch der Hahn. Ich liege mit geschlossenen Augen und höre. Auch Sie, Frau Dr. Schad, würden also sagen, dass der Angeklagte ein Mensch ist, der keiner Fliege auch nur ein Bein krümmen könnte. So würde ich es nicht sagen. Wie würden Sie es sagen? Wenn er außer sich ist. Ich meine, wenn er den Verstand verliert, oder wie soll ich das sagen? Er ist imstande und zerreißt sein Hemd. Das habe ich mehr als einmal erlebt, oder er nimmt irgendeinen Gegenstand und zerschmettert ihn vor meinen Augen. Was für einen Gegenstand? Was gerade da ist. Zum Beispiel? Wenn er es nicht vor meinen Augen tun kann, ich glaube, dann kommt es nicht dazu. Zum Beispiel seine Brille. Oder er zerbricht seine Pfeife, die allerbeste, vor meinen Augen, um mich zu strafen. Wofür? Das ist es ja, was ihn so aufregt. Ich weiß nicht, wofür er mich strafen will. Ich sehe nur, wie er seine kostbaren Pfeifen zerbricht. Eine nach der anderen, weil ich seine Wut gegen mich nicht verstehe. Einmal warf er seine Uhr aus dem Fenster. Gegenstände also, die ihm gehören. Das meine ich, wenn ich sage, introvertiert. Er geht also nicht auf andere los? Das habe ich nie erlebt. Das haben Sie nie erlebt. Er erwürgte sich selber. Das ist Giesel. Auch sie ist voller geworden. Ich seife mein Haar. Und wenn er getrunken hat, Frau Schad, das haben also auch Sie erlebt, dann ist er im Zimmer auf und abgegangen und hat geredet. Oh ja. Das haben auch Sie erlebt. Ich habe ihn reden lassen. Ohne zu widersprechen? Darauf wartete er ja. Und dann gingen Sie schlafen? Es war Mitternacht. Und was tat er? Er tat mir leid. Das ist Corinne. Oder Andrea? Ich spüle mein Haar. Haben Sie gewusst, Frau Doktor, dass Felix Schad, als er mit Ihnen verheiratet war, eine Art geheimes Tagebuch geführt hat? Das haben Sie nicht gewusst. Vermutet habe ich's. Wieso? Wenn wir Spannungen hatten, ich meine, wenn Felix tat, als halte er es nicht mehr aus, wie das vermutlich in jeder Ehe vorkommt. Früher hatten wir einen Hund und dann ist er mit dem Hund in den Wald gegangen. Aber als unser Hund überfahren worden ist, wollten wir keinen Hund mehr. Und da ist Felix, wenn wir Spannungen hatten, nicht mehr in den Wald gegangen, sondern in sein Studio. Und da habe ich vermutet, dass er vielleicht ein Tagebuch führt. Denn nach einer Stunde oder so wirkte er beruhigt. Das ist mir schon aufgefallen. Wenn er aus seinem Studio zurückkam, tat er, als gäbe es gar nichts mehr zu sagen. Weil er seine These notiert hat. Dann war er wie ein anderer Mensch. Und das hat Sie nicht verletzt, dass Ihr Mann, statt in der offenen Aussprache zu sagen, was er denkt, solche Heftchen vollgekritzelt hat? Vermutet habe ich es. Haben Sie nie ein solches Heftchen gelesen? Ich wusste, wo er sie versteckte. Und Sie waren nicht neugierig? Als er noch mit dem Hund gegangen ist, habe ich ja auch nicht gewusst, was er unserem Hund gesagt hat im Wald. Also, Sie waren nicht neugierig? Manchmal fand ich solche Heftchen in seiner Rocktasche. Aber ich fand es nicht so interessant, was Felix in seine Heftchen kritzelte, offen gestanden. Also haben Sie geschnüffelt? Nein. Woher, Frau Doktor, wissen Sie denn, was in diesen Heftchen steht? Es gibt übrigens Dutzende davon. Ich brauchte ja nur zu warten. Wie meinen Sie das? Wenn es wieder zu Spannungen kam. Felix konnte ja nicht verschweigen, was er sich das letzte Mal oder das vorletzte Mal dazu gedacht hat. Und das fanden Sie nicht interessant? Nein, offen gestanden. Das ist Lilien. Mutter meines Sohnes. Ich trockne mein Haar. Seit wann haben Sie einen Führerschein, Frau Doktor? Das müsste ich nachsehen. Ungefähr. Seit meiner Volljährigkeit, glaube ich. Haben Sie je einen Unfall verschuldet, Frau Doktor? Nicht bloß Blechschaden, ich meine eine Art von Unfall... So, dass Felix Schad, wenn Sie allein am Steuer sitzen, Angst haben müsste um Sie? Ich fahre besser als er. Haben Sie eine Vollkasko? Eine Halbkasko, glaube ich. Sie halten sich also für eine zuverlässige Fahrerin. Zu Recht. Sie hatten ja nie einen wirklichen Unfall, Frau Schad. Vor der Verehelichung nicht und auch nicht als Frau Dr. Schad, als Sie einen Morris fuhren. Es war ein Fiat. Später, ja. Nach dem Morris. Ich fahre heute noch den Fiat. Erinnern Sie sich, Frau Dr. Schad, an eine eheliche Auseinandersetzung in Mailand? Der Angeklagte, Ihr damaliger Ehemann, wollte Sie allein nach Hause fahren lassen, um diese Auseinandersetzung abzubrechen und seinerseits ein Flugzeug zu nehmen. Stimmt das? Worauf Sie gesagt haben sollen, dann fahre ich halt gegen einen Baum. In einer Ehe sagt man allerlei. Was hat Herr Schad darauf gesagt? Hat er Ihnen gesagt, dann fahre halt gegen einen Baum? Oder hat er gesagt, das sei eine Erpressung? Das war gar nicht in Mailand. Wo war es denn, Frau Schad? In Piacenza, glaube ich. Das heißt, ich weiß genau, dass es in Piacenza gewesen ist. Und er wollte ein Taxi nehmen nach Mailand, aber getan hat das ja nicht. Sondern wir sind zusammen über den Gotthard gefahren. Wer saß damals am Steuer? Ich. Was den Baum betrifft, so behauptet der Angeklagte, es gebe Sätze, von denen er wisse, dass er sie in seinem Leben nie gesagt haben könnte. Zum Beispiel den Satz, dann fahre halt gegen einen Baum. Weswegen er sich offenbar aufgeregt hat, als sie später seinen Freunden erzählten, Schad habe zu ihnen gesagt, dann fahre halt gegen einen Baum. Das waren meine Freunde. Stimmt es aber, Frau Schad, dass Sie das erzählt haben und dass er Ihnen mit der Scheidung gedroht hat, falls Sie diese Behauptung nicht zurücknehmen, und zwar schriftlich? Das habe ich ja getan. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Sie haben noch eine Gattin zu verhören. Sie sind also nicht geschieden, Frau Dr. Schad? Nein. Sie sind mit Felix Schad verheiratet? Ja. Ist das richtig? Wir lächeln einander zu. Als Sie vor einem Jahr geheiratet haben, Frau Doktor, ich nehme an, Sie haben von dem Vorleben des Angeklagten gewusst, zum Beispiel von seinen 6 Ehen. Oder haben Sie das erst durch diesen Prozess erfahren? Das meiste habe ich gewusst. Und das hat Sie nicht erschreckt? Ich habe auch ein Vorleben. Stimmt es, Frau Schad, dass Sie den Angeklagten gelegentlich als Ritter Blaubart angesprochen haben? Das ist ein Kosewort. Finden Sie? Felix ist ritterlich. Und warum kommen Sie gerade auf Blaubart? Weil er einmal gesagt hat, er habe schon 6 Gattinnen im Keller. Und weil ich schließlich weiß, seine früheren Frauen leben nicht schlecht. Ausgenommen Rosalinde Z. Haben Sie diese Rosalinde Z. gekannt? Er hat von ihr erzählt. Was zum Beispiel? Was sie vom neuen Papst hält. Sie wussten also, dass Herr Dr. Schad dort seine regelmäßigen Besuche machte. Und das störte Sie gar nicht? Nein. Ist es richtig, Frau Schad, dass Sie und Herr Dr. Schad einander selten sehen? Und dass Sie zusammen Reisen machen, aber nicht miteinander wohnen? Das ist richtig. Das finden Sie richtig. Ich bin kein Backfisch, Herr Staatsanwalt. Ich bin 36 und weiß schon seit Jahren, dass ich nie wieder mit einem Mann zusammenwohnen will. Und das hat Herr Schad verstanden? Er ist ritterlich. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Wenn ich die Briefe richtig gelesen habe, Frau Schad, so sagten Sie von Anfang an, dass Sie nicht darauf verzichten werden, dann und wann sich von einem anderen Mann angezogen zu fühlen und so weiter. Ich verstehe die Frage nicht. Wie stellte sich der Angeklagte dazu? Wenn sich zwischen uns etwas ändern sollte, so kann mein Mann sich darauf verlassen, dass ich es ihn wissen lasse. Und darauf verlässt sich Herr Dr. Schad. Am Anfang weiß man es ja nicht. Und meistens stellt es sich als Irrtum heraus. Schon nach 2 Wochen ist es gar nicht so spannend mit einem anderen Mann. Und dass Felix jedes Mal davon weiß, halte ich nicht für nötig. Und das weiß er. Das ist Jutta. Zurzeit in Kenia. Ich habe in der Bibliothek nachgesehen. Das Märchen von dem Ritter, der seine 7 Gattinnen umbringt und als Leichen im Keller versteckt, ist von einem Franzosen geschrieben, Charles Perrault im 17. Jahrhundert. Demnach erkennt das Gericht: Erstens, Der Angeklagte Felix Theodor Schad, Dr. Mett, ist der eingeklagten Straftat nicht schuldig und wird freigesprochen. Zweitens, die Kosten des Untersuchungs- und Gerichtsverfahrens werden auf die Gerichtskasse genommen. Mangels Beweis. Wieso habe ich das gehört? Das kommt im Urteilsspruch nicht vor. Selbstmord nach einem Freispruch mangels Beweis ist ausgeschlossen. Das würde als nachträgliches Geständnis gedeutet. Was zu tun ist? Eine neue Steuererklärung? Verdienstausfall durch Untersuchungshaft? Dentalhygiene etc.? Kommt es öfter vor, dass Sie von einem Besucher gefragt werden, wo ein bestimmtes Grab zu finden sei? Ich meine jetzt nicht das Grab von Joyce, sondern das Grab von irgendeinem Angehörigen. Das kommt vor. Von einem Fall Schad haben Sie nie gehört? Nein. Der Freigesprochene behauptet, er habe Sie dreimal fragen müssen, bevor Sie endlich den Rasenmäher abgestellt haben, um überhaupt hören zu können, was der Herr wissen wollte. Alle Gräber haben ein Schildchen. Sie wussten also nicht, wo das gefragte Grab sich befindet und haben weitergemäht, stimmt das? Und der Herr hat Ihnen zugeschaut. Eine Zeit lang. Ja, das stimmt. Wie lang? Als habe er noch nie einen Rasenmäher gesehen, so hat er zugeschaut. Und dabei fing es schon an zu regnen. Das war kurz vor 6 Uhr, glaube ich. Und um 6 Uhr wird ja der Friedhof geschlossen. Hat Herr Schad das gewusst? Das steht ja auf der Tafel beim Eingang. Hat der Freigesprochene, als er Ihnen zugeschaut hat, wie Sie mähen, noch irgendeine andere Frage gestellt? Oder haben Sie das nicht gehört? Er ging weiter. Stimmt es, Herr Knapp, dass der Freigesprochene zuerst in die verkehrte Richtung gegangen ist, obschon Sie ihm gesagt haben, wo ungefähr die Gräber vom Februar letzten Jahres zu finden sind? Vielleicht hat er es nicht gehört. Wegen des Rasenmähers. So laut sind unsere Rasenmäher gar nicht. Können Sie uns auf diesem Plan zeigen, Herr Knapp, wo Sie gestern gemäht haben, als der Freigesprochene sich erkundigt hat nach den Gräbern vom Februar letzten Jahres? Hier? Ja, ungefähr hier. Also nicht weit vom Portal? Da, wo eben der Rasen ist. Und das war kurz vor 6 Uhr, sagen Sie. Und der Friedhof ist ja sehr weitläufig, vor allem wenn einer zuerst in die falsche Richtung geht. Sagen wir 5:45. Ist es überhaupt möglich, Herr Knapp, dass der Herr, nachdem er in die falsche Richtung gegangen ist, in einer Viertelstunde das gesuchte Grab gefunden hat, bevor er den Friedhof hat verlassen müssen? Kaum. Sie haben ihn nicht mehr gesehen? Vielleicht ist es auch früher gewesen, sagen wir 5:30. Ich kann ja nicht mähen bis 6 Uhr. Vielleicht hat er den Friedhof verlassen, während ich den Rasenmäher in den Schuppen gebracht habe. Und dann muss er auch noch gewaschen werden. Der Rasenmäher. Und ob die Leute ihre Gräber finden? Ich meine, die Gräber von ihren Angehörigen, das ist schließlich nicht meine Sache. Ich bin verantwortlich für den Rasen und für die Grenze, die auf den Kompost gehören. Und um 6 Uhr habe ich Feierabend. Eine letzte Frage, Herr Knapp. Was soll einer nachts auf dem Friedhof? Als der Freigesprochene, wie Sie sagen, den Rasen betreten hat, was strengstens verboten ist, hatte der Herr irgendwelche Blumen bei sich? Ich glaube nicht. Lilien. Zum Beispiel. Zeitung lesen hilft kurzfristig. Der Papst wird genesen. Rosalinde bleibt tot. Sie bestreiten also nicht, Herr Schad, dass Sie unerlaubterweise die Nacht auf dem Friedhof verbracht haben? Nein. Was haben Sie sich davon versprochen? Es war ja nicht meine Absicht. Sie fanden das Portal abgeschlossen. Das ist richtig. Warum haben Sie nicht beim Pförtner geklingelt? Es muss doch ein Pförtner da sein, wenn der Friedhof geschlossen ist. Und neben dem Portal befindet sich eine Kabine. Warum haben Sie nicht die Polizei angerufen? Daran habe ich nicht gedacht. Also, Sie blieben auf dem Friedhof, obschon es geregnet hat. Und was haben Sie denn die ganze Zeit da gemacht? Geregnet hat es nur kurz. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Dr. Schad? Das war Ihr erster Besuch an diesem Grab? Ja. Obschon Sie mit dem Opfer einmal verheiratet gewesen sind? Vor einem Jahr, als das Begräbnis stattgefunden hat, sind Sie noch nicht verhaftet gewesen, Herr Dr. Schad. Ihre Verhaftung erfolgte später. Und Sie haben damals gewusst, wann und wo das Begräbnis stattfindet. Warum sind Sie damals nicht zum Begräbnis gekommen? Das hat mich schon der Bezirksanwalt gefragt. Sie waren ja nicht verreist. Nein. Sie waren in der Praxis, als das Opfer bestattet wurde, und behandelten Patienten, die auch noch 2 Stunden hätten warten können. Keine Notfälle. Stimmt das? Das stimmt. Trotzdem blieben Sie dem Begräbnis fern. Das stimmt. Ist das nicht merkwürdig, Herr Schad? Ja. Laut Akten haben Sie dem Bezirksanwalt geantwortet, Sie mögen Begräbnisse nicht. Sie können es nicht aushalten, wenn ein evangelischer Pfarrer versucht, eine verstorbene Person zu schildern, die er nie gesehen hat. Das habe ich gesagt. Was Ihren heutigen Besuch auf dem Friedhof betrifft, haben Sie denn die ganze Nacht vor Ihrem Grab gestanden? Nein. Sondern? Später habe ich eine Bank gefunden. Eine Zeit lang habe ich wahrscheinlich geschlafen. Erst im Morgengrauen bin ich nochmals an das Grab gegangen, um zu sehen, ob die 5 Lilien noch dort sind. Haben Sie diese Lilien gebracht? Nein. Wer hat denn diese Lilien gebracht? Das habe ich mich die ganze Nacht lang gefragt. Dokumente wie Briefe, Fotos, Tagebücher etc. habe ich persönlich abzuholen beim Polizeikommando des Kantons Zürich. Eben da bleibt meine Krawatte zur gutscheinenden Verwendung. Sie sind Herr Schad? Ja. Vorname? Hermann? Ja. Sie sind der Vater des Freigesprochenen? Die richterliche Mahnung, dass falsches Zeugnis mit Gefängnis bestraft wird, in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren, erübrigt sich, wenn Tote verhört werden. Erinnern Sie sich an das Kaninchen? Felix war 9-jährig und Sie schenkten ihm ein Kaninchen. Stimmt das? Ein graues Kaninchen. Ihr Sohn, Herr Schad, ist freigesprochen worden. Was hilft, ist Wandern. Albis. Mein Vater war Lehrer. Weißt du, was Nagelfluh ist? Nagelfluh ist ein Fels. Ist das richtig? Das hier ist Nagelfluh. Das sieht man daran, dass so viele kleine Steine drin sind. Und das ist zum Beispiel typisch, dass sie so rund sind, die Steine. Wie in einem Bach. Daran sehen wir, dass sie weit hergekommen sind und unterwegs geschliffen worden sind. Und der ganze Albis besteht zum Teil aus Nagelfluh. Und was ist Nagelfluh? Moräne. Das ist richtig. Und alle diese Steine sind einmal von den höchsten Gebirgen heruntergefallen auf die Gletscher, als es sie gab. Dann sind sie im Gletscherwasser gerollt, darum sind sie so rund, bis die Gletscher dann verschwunden sind. Aber vorher haben sie dieses Kies in Jahrmillionen zusammengepresst. Deswegen ist Nagelfluh so hart wie ein Fels. Aber sie ist kein richtiger Fels, sondern Nagelfluh. Und was weißt du sonst? Nagelfluh ist typisch für unsere Heimat. Was gibt es aber noch? Sandstein und Kalkstein. Und? Was noch? Schiefer. Ich meine jetzt etwas anderes. Schiefer gibt es aber auch. Weißt du nicht, was ich meine? Einmal haben die Gletscher unsere ganze Heimat zugedeckt. Daher gibt es die Gletscherschliffe an den Felsen und Nagelfluh, die sich für Kiesgruben eignet. Und was gibt es denn noch? Seen. Wir reden von Gesteinen, Felix. Ich weiß nicht. Was sehen wir hier im Wald? Das ist ein Findling. Richtig. Das gibt es auch, ja. Aber selten. Und was ist ein Findling? Ein Findling ist ein richtiges Gestein. Aber das kommt anderswoher. Das hat auch mit diesen Gletschern zu tun, die dann verschwunden sind und der Findling ist geblieben, als die Eiszeit aufgehört hat, weil der Gletscher ihn nicht weiter befördert hat. Das ist ein Findling zum Beispiel, ein Schiefer. Ist das ein Schiefer? Nein. Was ist es denn? Ein Findling. Ist es Granit? Nein. Was ist Granit? Quarz, Feldspat, Glimmer, das vergesse ich nimmer. Das ist richtig. Ein Brief aus Kenia, auf bald deine Jutta. Ich leere schon die Aschenbecher. Sie nennen es also eine glückliche Ehe, Frau Schad. Alles in allem, wenn ich richtig verstehe, eine offene Ehe. Sie haben ihre persönliche Freiheit und fühlen sich von Felix Schad, ihrem Ehegatten, keineswegs bedroht. Das ist richtig. Sie nennen ihn geradezu ritterlich. Was wieder nicht hilft, Alkohol. Sie sind die Mutter von Felix Schad gewesen? Ja, ja. Sie sind alt geworden, Frau Schad, beinahe 80. Trotzdem erinnern Sie sich vielleicht noch an das eine und andere Vorkommnis aus der Zeit, als Felix zur Schule gegangen ist. Ja, ja. Zuerst wird Sie der Herr Staatsanwalt befragen. Auch Tote können sich irren. Wie alt war er damals? 7 oder so. Und woran ist sein Kaninchen denn gestorben? Felix hat so geheult. Haben Sie damals ein Rasiermesser gesehen? Ja, ja. Und was haben Sie sich dazu gedacht? Er hat das Kaninchen aufgemacht. Ja, ja, das hat er mir schon gesagt. Ja, ja, er hat sehen wollen, warum es gestorben ist. In der Regel rechne ich nicht damit, dass jemand, der mir beim Billard zuschaut, nur deswegen zuschaut, weil er meine Biografie kennt. Plötzlich merke ich es. Der schaut gar nicht auf den Lauf der Kugel, sondern nur auf die Hand, die vielleicht die Hand eines Mörders ist. Und wenn ich ihm ins Gesicht blicke, so geht er in die Bar zurück. Auch daran gewöhnt man sich. Auswandern käme einem Geständnis nahe. Sie sagen also, dass Sie sich weiter nichts gedacht haben, als die Maschine gelandet ist ohne Jutta. Sie waren nicht erbittert, dass Ihre Heimkehr sich nochmals verzögert hat? Die Maschine hatte auch noch Verspätung, sagen Sie. Und wenn man dort am Ausgang steht und es kommen nur Passagiere, die man nicht kennt, aber keine Jutta. Sie waren natürlich etwas enttäuscht. Das ist richtig. Aber nicht erbittert. Ich machte mir Sorgen. Und was, Herr Schad, machten Sie dann? Ich bin nach Hause gefahren. Sofort? Ich hatte ja keine Eile. Warum sind Sie zur Kiesgrube gefahren? Ich weiß nicht. Sie wollten wandern? Ich blieb im Wagen sitzen. Wie lange? Später ging ich ins Kino. Das stimmt, Herr Schad, das ist erwiesen. Sie sind gesehen worden in der Vorführung zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr. Und zwar rechts in der hintersten Reihe. Mag sein. Was haben Sie im Kino gesehen? Das weiß ich nicht mehr. Fellini. Mag sein. Warum sind Sie nicht bis zum Ende geblieben? Ich dachte, vielleicht ist ein Telegramm zu Hause. Und das ist ja auch der Fall gewesen. Ich war erleichtert. Wenigstens wusste ich, dass Jutta bereits in Genf ist. Sie waren erleichtert? Und dass sie heute kommt. Das war also gestern? Ja. Wieso ist Jutta denn in Genf geblieben? Die Maschine hat eine Zwischenlandung in Genf, das wusste ich. Und natürlich ist sie ausgestiegen nach einem 7-stündigen Flug, das kann ich verstehen, um sich zu erfrischen. Warum ist sie denn nicht weitergeflogen? Weil sie die Maschine verpasst hat. Laut Telegramm? Ja. Es gibt auch Züge von Genf nach Zürich. Dafür war Jutta zu müde. Sie übernachtete in einem Hotel. Laut Telegramm. Warum hat sie denn Jutta nicht angerufen aus diesem Hotel? Die Kiesgrube ist nicht mehr in Betrieb. Sie vergrast. Ein Förderband ist noch da, aber verrostet. Desgleichen ein Schild, Zutritt verboten. Und dabei gäbe es Nagelfluh noch jede Menge. Ein Schottersieb steht in einem braunen Tümpel. Anderswo ein Haufen von grauem Kies. Es hat seit vorgestern nicht geregnet. Im Lehm sind die Spuren meines Wagens noch deutlich. Das klare Muster der Reifen, meine Kurve von vorgestern. Als Sie von seinem Freispruch gehört haben, Frau Schad, befanden Sie sich also in Kenia und warteten auf Regen. Das ist richtig. Sie arbeiten beim Film? Das ist richtig. Als Kameraassistentin? Eigentlich bin ich gerade darin. Aber wir sind ein kleines Team. Der Kameramann und einer für den Ton. Dazu der Ethnologe und ein Fahrer. In einem kleinen Team macht man das eine und das andere. Ich verstehe. Ich war unersetzlich. Ich verstehe. Natürlich war ich erleichtert, als die Nachricht vom Freispruch kam. Das können Sie sich ja vorstellen, wie erleichtert ich war. Ich habe geweint wie ein Kind. Vor Erleichterung. Sie können das Team fragen. Sie hatten nicht das Gefühl, der Freigesprochene würde Sie brauchen, wenn er nach der langen Untersuchungshaft und dem Gerichtsverfahren wieder nach Hause kommt? Unsere Dreharbeiten hatten sich verzögert. Und Sie waren unersetzlich. Eigentlich ist eine Cutterin beim Drehen noch nicht dabei. Das stimmt. Aber Herbert legte Wert darauf, dass ich von Anfang an dabei bin. Das war seine Bedingung im Vertrag. Er will, dass die Cutterin nicht erst das Material sieht, sondern mit dem Stoff vertraut ist. Wer ist Herbert? Unser Kameramann. Also die Dreharbeiten verzögerten sich. Wir warteten auf Regen. Ohne den Ethnologen. Die beiden Briefe von Felix tönten eher vergnügt. Er sitze in seiner Praxis und habe endlich einmal Zeit für Lektüre. Ferner spiele er Billard. Ja. Und ich schrieb auch einen ziemlich langen Brief. Über die Dreharbeiten? Ja. Bei Ihrer vorgestrigen Rückkehr aus Kenia, Frau Schad, ist Ihnen an dem Freigesprochen irgendetwas aufgefallen, als er Sie am Flughafen abgeholt hat? Er ist magerer geworden. Und sonst? Und älter, ja, das schon. Der Freigesprochene behauptet, dass Sie ziemlich erschreckt waren, als er vor Ihnen stand und dass Sie sich nur auf die Wange haben küssen lassen. Ich hatte so viel Gepäck. Stimmt es, dass er zu Hause einen Champagner bereitgestellt hatte, um das Wiedersehen zu feiern und dass Sie an diesem ersten Abend, also vorgestern, nicht von Kenia haben erzählen wollen? Ich war so erschöpft. Deswegen wollten Sie keinen Champagner? Ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Sie wollten schlafen. Ja. Warum im Gastzimmer? Wir haben uns lang nicht gesehen. Zuletzt vor dem Schwurgericht. Als Felix erwähnte, dass er die Praxis verkauft habe, das hat mich sehr erschreckt. Natürlich fragte ich, wie er sich denn seine Zukunft vorstelle. Was sagte er? Er zuckte die Achsel. Und dann gingen Sie schlafen. Ich konnte nicht schlafen. Warum nicht, Frau Schad? Er saß im Wohnzimmer, glaube ich, und trank den Champagner allein. Ich hörte jeden Stundenschlag. Eine andere Frage, Frau Schad. Was macht Felix ohne Praxis? Stimmt es, was der Freigesprochene vermutet? Sie hatten Angst, dass es im Bett zu einem Geständnis kommen könnte und dass Sie plötzlich neben einem Mörder liegen? Ich bin von seiner Unschuld überzeugt. Das ist also nicht der Grund, Frau Schad, warum Sie drüben im Gastzimmer schlafen? Nein. Sie sind von seiner Unschuld überzeugt. Ganz und gar. Was den gestrigen Abend betrifft, Frau Schad... Ich habe mein Versprechen gehalten, dass ich es ihn wissen lasse, wenn sich zwischen uns etwas verändert hat. Und das ist nun eben der Fall. Wie hat er das aufgenommen? Ritterlich. Wie Sie es von ihm erwartet haben? Ja. Und seit wann, Frau Schad, ist das der Fall? Das konnte ich ihm vor Gericht nicht sagen. Ich verstehe. Schreiben wollte ich es auch nicht. Eine letzte Frage, Frau Schad. Schreiben ist so feige. Was sind jetzt Ihre Pläne, Frau Schad? Das wissen wir noch nicht. Das hängt davon ab, ob Herbert weiterhin beim Fernsehen bleibt oder nicht. Was hilft, ist Wandern. Sie haben es gehört, Herr Dr. Schad. Es hat sich zwischen Jutta und Ihnen etwas verändert. Ich schätze Juttas Offenheit. 10 Monate sind eine lange Zeit für eine Frau um Mitte 30. Das war Ihnen schon in der Untersuchungshaft bewusst, Herr Schad. Und also hat Sie die gestrige Offenbarung nicht überrascht. Ich schätze Ihre Offenheit. Seit der Kiesgrube, wo Sie den Wagen haben stehen lassen, sind Sie 4 Stunden gewandert und es hat angefangen zu regnen. Und Sie sitzen auf einem Wurzelstock seit einer halben Stunde, Herr Dr. Schad. Sie sind nicht überrascht, aber patschnass und können noch immer nichts anderes denken. Stimmt das? Ja. Jutta hat ihr Versprechen gehalten. Ich schätze Ihre Offenheit. Das sagten Sie schon. Wenn sich zwischen Jutta und mir etwas ändert, so wird sie es mich wissen lassen. Das war Ihr Versprechen. Sie frösteln, Herr Schad. Ich schätze Jutta. Trotzdem werden Sie sich erkälten, Herr Schad. Sie sitzen noch immer auf diesem Wurzelstock, der nass ist, ohne Mantel und ohne Mütze. Und versuchen zu hoffen, dass Jutta inzwischen erwacht ist und sie sucht. Stimmt das? Das stimmt. Warum wandern Sie nicht weiter? Was ich vor einem Jahr nicht gesehen habe wegen Untersuchungshaft. Das erste Grün in den Sträuchern da und dort. Ackerschollen, schwarz wie Speckschwarten. Die Weiden am Bach sind noch rötlich. Ein Traktor hinterlässt schwarze Erdbrocken auf dem Asphalt und es riecht nach Jauche. Ich meide Holzwege. Einmal der Knall eines Düsenjägers über dem Land. Ich weiß, wo ich gehe. Gebirge in der Ferne, wahrscheinlich Föhn. Die Obstbäume sind noch kahl, die Wälder durchsichtig. Man sieht den Himmel über dem Geäst und zwischen den Stämmen manchmal den See, der nicht blau ist, aber hell wie Zink. Am Rand eines Tannenwaldes gibt es noch Flecken vom Schattenschnee. Die Luft ist lau. Ein erster Schmetterling. Wann war das Begräbnis Ihrer Mutter? Vor 6 Jahren. Seither sind Sie nicht in Radswil gewesen? Nein. Sie verstehen, warum ich frage? Nein. Sie sind Mitte 50, Herr Doktor, und können sich nicht auf Gedächtnisschwund altershalber berufen. Ist es nicht merkwürdig, was Sie so alles vergessen? In der ersten Einvernahme haben Sie behauptet, dass Sie das Kreuz, das Sie einmal als Pannenzeichen haben verwenden wollen, nie in Wirklichkeit gesehen haben. Ich ziehe meine Aussage zurück. Und plötzlich nach 6 Jahren erinnern Sie sich, dieses Kreuz, das sich nicht als Pannenzeichen eignet, genau dieses verschnörkelte Kreuz befindet sich auf dem Kirchturm von Radswil, wo Ihre geschätzte Mutter begraben ist. Eben fällt es mir ein. Sie haben es nicht vergessen, Herr Dr. Schad. Sie haben es verdrängt. Wie noch allerlei anderes. Plötzlich müssen Sie, während Sie wandern, Ihre früheren Aussagen widerrufen. So ist es. Erschreckt Sie das nicht? Ja. Könnte es also nicht sein, Herr Dr. Schad, dass Sie plötzlich, zum Beispiel beim Zähneputzen, sich erinnern, wo Sie jenen Samstagnachmittag wirklich verbracht haben? Als Rosalinde Z. erdrosselt worden ist, mit einer Frauenbinde im Mund und mit ihrer blauen Krawatte, und dass Sie der Täter gewesen sind? Schlimm ist der Halbschlaf. Wenn ich meine, draußen stehe der Wagen mit dem kleinen Gitterfenster schon bereit. Dabei kennt man seinen Freispruch auch noch im Halbschlaf. Was für ein Fisch war es denn? Ein großer. Ein Hecht. Größer. Und der Fisch lag auf dem Trockenen. Ja. Aber er lebte, so sagen Sie. Ja. Haben Sie je gehört, Herr Dr. Schade, dass ein Fisch, wie groß auch immer, eine Schlange verschluckt? Es verwunderte mich auch. Und was geschah weiter? Ich sah zu. Es war grässlich. Erst die Hälfte der Schlange hat er verschluckt. Die vordere Hälfte, und ich sah, der Fisch kann nicht mehr. Ich sah, wie die Schlange sich langsam wieder zu bewegen beginnt und wie der Fisch plötzlich begreift, dass er jetzt stirbt, während die Schlange sich langsam aus dem toten Fisch herausfindet. Und daran sind Sie erwacht. Es war grässlich. Herr Dr. Schad. Grässlich. Sie wissen, was dieser Traum bedeutet. Sie würden also immer noch behaupten, dass Sie sich in bestem Einvernehmen von dem Opfer verabschiedet haben? Ja. Das müssen Sie nicht widerrufen? Nein. Seit wann erinnern Sie sich denn, dass an jenem Vormittag, während Sie zusammen Tee getrunken haben, immer wieder das Telefon geklingelt hat und dass Rosalinde aufgestanden ist, um den Stecker herauszuziehen, und dass Sie gelacht haben, weil Sie das an die Zeit der Ehe erinnerte? Es ist mir soeben eingefallen. Das haben Sie vor Gericht nicht erwähnt. Es war mir entfallen. Hingegen haben Sie vor Gericht erwähnt, dass Sie an jenem Vormittag, als Sie zu Rosalinde gekommen sind, keine Lilien in Ihrer Wohnung gesehen haben. Das ist richtig. Das müssen Sie nicht widerrufen. Nein. Ferner haben Sie behauptet, dass Sie niemals Lilien schenken. Sie mögen diese Blumen nicht. Sie finden sie kitschig. Pathetisch, konventionell. So sagten Sie es, Herr Doktor. Und zum Glück hat eine Zeugin, die Frau des Hauswartes, vor Gericht bestätigt, dass Herr Dr. Schad, als sie ihn auf der Treppe gesehen hat, an jenem Vormittag keine Blumen für Madame Zock gebracht habe, geschweige denn Lilien. Das ist die Wahrheit. Sie haben zeitlebens keine Lilien geschenkt. Das ist die Wahrheit. Sie waren erschüttert, als Sie das polizeiliche Lichtbild gesehen haben, die Leiche auf dem Teppich, die 5 Lilien auf der Leiche. Das war grässlich. Diese Lilien haben Sie nicht geschenkt? Es waren öfter Lilien dort. Das haben Sie nicht erwähnt. Jedes Mal 5 Stück? Warum haben Sie das nicht erwähnt? Ich weiß nicht. Die Untersuchungshaft dauerte fast 10 Monate. Herr Schad, die Gerichtsverhandlung 3 Wochen. Sie hatten viel Zeit, Herr Schad, um alles zu erwähnen. Es war mir entfallen. Und heute hier in diesem Wald, wo kein Richter fragt, plötzlich fällt es Ihnen ein, es waren öfter Lilien da. Jedes Mal 5 Stück. Und als Ihr Telefon immer wieder klingelte, wusste sie offenbar, wer da anrief. Deswegen zog sie den Stecker aus der Dose und sie lachten, weil sie das an die Ehe erinnerte. Und als Rosalinde in der Küche war, um nochmals Toast zu machen, konnten sie es doch nicht lassen und standen auf, um beiläufig auf den Brief zu blicken, den Rosalinde gerade in der kleinen Schreibmaschine hatte. Stimmt das? Zumindest lasen Sie die Anrede. Das stimmt. Wie war diese Anrede denn? Überschwänglich. Erinnern Sie sich an den Namen? Es war ein Kosename. Das alles haben Sie vor Gericht nicht erwähnt. Weil es Ihnen peinlich ist, Herr Dr. Schad, dass Sie in fremde Briefe schauen? Oder warum? Es ist mir wirklich entfallen. Weil es Ihnen peinlich ist. Was ging Ihre Romanze mich an? Ferner ist Ihnen entfallen, dass Sie später, nachdem Sie unterwegs etwas getrunken haben, offenbar die Laune hatten, in ein Blumengeschäft zu treten und 5 Lilien schicken zu lassen. Das war ein Ulk. Um wie viel Uhr ist das gewesen? Keine Ahnung. Aber es sind Lilien gewesen. Das ist richtig. Herr Dr. Schad. Das ist die Wahrheit. Was ist Ihnen sonst noch entfallen? Leider, Herr Schad, stimmt es nicht, was Sie gestern der Polizei gesagt haben. Sie sind nicht zu Fuß nach Ratzwil gewandert. Leider. Sonst lägen Sie jetzt nicht in diesem Spital. Nein. Sie sind gegen einen Baum gefahren. Das gebe ich zu. Und die Straße war überhaupt nicht glitschig. Nicht einmal nass. Auch das stimmt nicht, Herr Schad. Und es lag kein Laub auf dem Asphalt. Es ist Sommer. Sie brauchen bloß die Augen aufzumachen. Und Sie sehen das grüne Laub vor dem offenen Fenster. Wieso bin ich nicht gewandert? Spüren Sie, dass Ihnen jemand die Hand hält? Ja. Wissen Sie, wer Ihnen die Hand hält? Eine Frau. Warum machen Sie die Augen nicht auf? Alles weiß und ohne Umriss und weiß. Wieso sind Sie gerade nach Ratzwil gefahren? Das ist mein Heimatort. Das ist richtig, Herr Schad. Aber warum muss es gerade der Wachtmeister von Ratzwil sein, wenn Sie plötzlich das Geständnis ablegen wollen, dass Sie im Mordfall Rosalinde Z. der Täter gewesen sind? Das können Sie auf jedem Polizeiposten tun. Ich war aber in Ratzwil. Plötzlich war ich in Ratzwil. Sie waren laut Polizeirapport völlig nüchtern, als Sie sich bei Wachtmeister Schlumpf gemeldet haben. 2 Stunden später wurden Sie entlassen, genau um 17.10 Uhr, ebenfalls nüchtern. Und Sie sind auch nicht mehr im Gasthaus zum Bären gewesen, um etwas zu trinken, oder im Gasthaus zur Krone. Das ist zeitlich nicht möglich. Der Unfall ereignete sich kaum eine Viertelstunde nach der Entlassung aus dem Gemeindehaus von Ratzwil. Die Unfallstelle befindet sich 29 Kilometer außerhalb von Ratzwil, was schon eine Stundengeschwindigkeit von 120 Kilometern ergibt. Was? Eine Buche? Warum wollten Sie gegen einen Baum fahren? Die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Es war keine Buche, sondern eine Föhre. Herr Doktor, das steht außer Frage. Wahrscheinlich wollten Sie schon früher gegen einen Baum fahren. Einmal sahen Sie eine Linde. Mag sein. Später einmal eine Buche. Und es war eine Föhre. Ja. Und es waren Lilien. Das ist wieder eine andere Sache, Herr Schad. Was Ihr Geständnis betrifft, hat denn dieser Wachtmeister überhaupt verstanden, wovon Sie reden? Oder haben Sie ihm den ganzen Mord berichten müssen? Die Erdrosselung mit der Krawatte, bevor er Ihnen die Handschellen anlegte? Es war ihm peinlich. Wusste er von Rosalinde Z.? Ich habe es gar nicht bemerkt, als er mir die Handschellen angeklappt hat. Wir sind zusammen in die Schule gegangen, Wachtmeister Schlumpf und ich. Nicht in die gleiche Klasse. Wachtmeister Schlumpf ist 1 Jahr jünger als ich. Wann haben Sie die Handschellen bemerkt? Jetzt sagt er immer, Herr Doktor. Wenn das wahr ist, Herr Doktor, ich muss ein Protokoll anlegen, Herr Doktor. Und Sie müssen das Protokoll unterzeichnen. Und das haben Sie getan? Ohne Handschellen. Was geschah dann? Ich fühlte mich erleichtert. Sie fühlten sich erleichtert? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Was haben Sie erwartet, Herr Schad, als Sie allein in der Wachstube saßen und die Handschellen bemerkten? Ich durfte nicht rauchen. Seit wann erinnern Sie sich denn an Ihre Tat, Herr Schad, und zwar so ausführlich, wie es in diesem Protokoll steht? Nur die Frauenbinde im Mund des Opfers haben sie vergessen. Solche Handschellen sind leicht. Als der Wachtmeister nach einer Weile zurückgekommen ist und als er sie nicht zu einem Gefängniswagen geführt hat, sondern hinüber ins Gemeindehaus, und zwar in das sogenannte Trauzimmer, wo ihnen die Handschellen abgenommen worden sind, was haben sie sich gedacht, als sie dort nochmals haben warten müssen? Ich hatte nichts mehr zu rauchen. Sie erinnern sich, dass jemand ins Trauzimmer gekommen ist, um unter vier Augen mit Ihnen zu reden? Ja. Das war der Gemeindesekretär. Er begriff, dass ich nichts mehr zu rauchen hatte und bot Zigaretten an. Alles andere begriff er nicht. Wissen Sie auch noch, was er Ihnen sagte? Mein Geständnis sei falsch. Daran erinnern Sie sich? Er hatte das Protokoll gar nicht gelesen, der junge Mann. Und als ich ihn darum bat, das Protokoll zu lesen, überflog er es nur so und gab es mir zurück. Und das war alles. Ihr Geständnis, Herr Schad, ist falsch. So sagte er. Der Täter ist ein griechischer Student, heißt Nikos Grammatikos und befindet sich zurzeit im Bezirksgefängnis. Sie müssen lauter sprechen, Herr Schad. Wir können nicht verstehen, was Sie sagen, Herr Schad. Sie sind gegen einen Baum gefahren. Und es war eine Föhre. Herr Schad, Sie könnten tot sein. Warum machen Sie die Augen nicht auf? Herr Schad, die Operation ist gelungen. Was sagen Sie? Wir können nicht verstehen, Herr Schad, was Sie sagen wollen. Warum legten Sie dieses Geständnis ab? Sie haben Schmerzen. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk mit ihren ersten Programmen. Das Hörspielforum brachte Blaubart von Max Frisch. Es sprachen Dr. Schad, Angeklagter Hilmar Thate, Staatsanwalt Hans-Michael Rieberg, Gerichtsvorsitzender Otto Kurz, Verteidiger Charles Brauer, Psychiater Rolf Beusen, Lilian Christia Berndl, Gisela Cordula Tranto, Corinne Christiane Hammacher, Andrea Cornelia Frohbös, Jutta Barbara Freier, Frau Jetzer Kyra Mladek, Herr Bickel Helmut Stange, Frau Bickel Grete Wurm, Herr Lüsche Martin Flörchinger, Herr Knapp Rudolf Wessely, der Vater Peter Lühr, die Mutter Johanna Hofer. Die Regie hatte Ernst Wendt. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk.